Und komm zum Stehen und guck, dass die Füße parallel zueinander stehen und die Beine ungefähr hüftbreit geöffnet sind. Die Arme hängen einfach seitlich runter, die Knie sind nicht ganz durchgedrückt, sodass das Becken kippen kann und wir aus dem Hohlkreuz rauskommen können. Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Schultern fallen nach hinten unten und das Kinn kann so ein ganz kleines bisschen in Richtung Brustbein ziehen, dass der Nacken sich besser lösen und entspannen kann. Und einfach mal in dieser Haltung ankommen. Und dann langsam beide Arme seitlich vom Körper nach oben führen, bis die Finger sich in Richtung Decke strecken. Die Daumen können sich dabei ineinander verhaken. Und dann mal die Arme weit nach oben ziehen und so eine Streckung durch den ganzen Körper vollziehen. So gut es jetzt eben gerade geht. Es geht nicht darum, doller das Ganze zu machen, sich stärker zu strecken oder es perfekt auszuführen, sondern es geht darum zu bemerken, wo ist meine Grenze, was geht heute in den Bewegungen mit mir und mit meinem Körper. Und wenn es zu viel ist, dann einfach ein bisschen zurückgehen wieder, die Bewegung kleiner machen, die Arme langsam sinken lassen. Und zwar so langsam, dass es wirklich möglich ist zu spüren, welche Muskeln sich wo anspannen, wie die Schwerkraft an den Armen zieht. Vielleicht auch den Moment, wo es schwierig ist und wo man gerne die Arme einfach fallen lassen würde. Bis zuletzt nach unten die Arme führen. Nochmal die Arme seitlich heben. Und auf Höhe der Schultern anhalten, sodass die Fingerspitzen nach rechts und links außen zeigen. Dann mal die Hände aufstellen, sodass die Handflächen nach außen zeigen. Und mal die Dehnung in den Handgelenken bemerken. Und so ein bisschen mit dem Gefühl in die Übung reingehen, dass wir Wände wegdrücken, die von rechts und links auf uns zukommen. Und in den Übungen vielleicht auch immer ein bisschen Aufmerksamkeit für den Atem behalten. Den Atem so als Indikator nutzen zu können, wenn wir ein bisschen zu viel machen und so eigentlich über unsere eigene Grenze hinausgehen. Und dann die Hände sinken lassen und die Arme auch wieder langsam und achtsam, sodass wir der Bewegung wirklich folgen können mit unserer Aufmerksamkeit. Dann mal nur den rechten Arm seitlich heben, bis die Finger zur Decke zeigen. Und wenn das gut sich gut anfühlt und gut ist, dann der Hand hinterher schauen. Und wenn du noch ein bisschen mehr Dehnung haben möchtest, dann noch die gegenüberliegende linke Ferse anheben. Und so eine vollständige Streckung durch die rechte Seite bekommen. Und wenn du merkst, dass der Atem stockt, dann war es vielleicht ein bisschen viel. Dann geh aus der Streckung ein bisschen wieder raus. Guck, was geht heute. Die Ferse sinken lassen, den Kopf wieder gerade ausrichten und den Arm auch langsam sinken. Und wenn der Arm unten angekommen ist, dann vielleicht mal kurz in den Körper reinspüren. Wie fühlen sich die Arme denn jetzt an? Sind die unterschiedlich oder fühlen die sich gleich an? Eine länger oder kürzer, wärmer oder kühler? Und dann das Ganze mit dem linken Arm. Also den linken Arm seitlich über den Kopf führen, sodass die Finger sich zur Decke strecken. Du kannst dem Arm hinterher gucken, wenn der Nacken das mitmacht. Und wenn du möchtest, die rechte Ferse abheben und dich so einmal durch die ganze rechte Seite strecken. Und die rechte Ferse sinken lassen, den Kopf gerade ausrichten und den linken Arm auch langsam wieder nach unten führen. Stehen bleiben, vielleicht mit geschlossenen Augen der Übung nachspüren. Und dann nochmal beide Arme seitlich heben, sodass die Hände sich zur Decke strecken und die Handflächen sich anschauen. Der Kopf bleibt gerade ausgerichtet und dann mal nur den Oberkörper nach rechts bewegen, wie so ein Schilfhalm im Wind. Und auch hier schauen, was geht gerade. Stockt der Atem, dann ein bisschen aus der Bewegung rauskommen. Oder geht das ganz gut, dann geht es vielleicht auch ein bisschen tiefer. Dann wieder zur Mitte ausrichten und das Ganze nach links machen. Links rüber neigen den Oberkörper. Die Arme bleiben parallel neben dem Kopf. Und wieder zur Mitte kommen. Die Arme langsam rechts und links sinken lassen. Dann mal die Schultern hochziehen zu den Ohren, beide gleichzeitig. Und die Schultern nach hinten bringen und nach unten. Nach vorne und dann wieder nach oben und so ganz langsam in ein Schulterkreisen kommen. Du kannst mit dem Tempo der Kreise spielen, du kannst auch mit der Geschwindigkeit der Kreise spielen. Guck, was gerade geht, aber vielleicht nimmst du ein Tempo, was nicht dein gewohntes Tempo ist. Ganz gut nachspüren kann man der Bewegung oft, wenn man sie sehr viel langsamer macht, als man sie gewohnt ist. Dann kannst du zwischendurch auch mal die Richtung wechseln. Und gucken, ob der Atem noch fließt. Und dann langsam die Schultern wieder anhalten und zur Ruhe kommen. Und den Kopf auf die Brust sinken lassen. Und wenn der Nacken das mitmacht, mal so vorsichtige Halbkreisbewegungen vor dem Körper nach links und nach rechts mit dem Kopf machen, sodass der Nacken ein bisschen in Bewegung kommt und sich vielleicht ein paar Verspannungen, die sich da hinten hier einfach mal ansammeln, lösen können. Und auch hier immer darauf achten, was geht gerade heute mit meinem Nacken. Was tut mir gut und was lasse ich lieber sein? Und dann beim nächsten Mal wieder in der Mitte ankommen und den Kopf wieder zur Mitte ausrichten, geradeaus gucken. Und die nächste Übung ist eine Balanceübung. Die wäre ganz gut mit offenen Augen zu machen, es sei denn, du brauchst eine Herausforderung. Dann kannst du die Augen auch zulassen. Und wenn dir das hilft und dich unterstützt, dann kannst du dich auch gerne irgendwo festhalten oder mit dem Finger an der Wand abstützen. Heb mal die Arme rechts und links seitlich vom Körper auf Schulterhöhe stoppen, sodass die Fingerspitzen nach außen zeigen. Und dann mal das Gewicht aufs rechte Bein verlagern und das linke Bein abheben zur Seite, sodass du nur noch auf einem Bein stehst. Such dir einen Punkt, der stabil ist, auf den du gucken kannst. Und wenn du das Gefühl hast, heute ist gut, heute geht ein bisschen mehr, dann heb das Bein ruhig ein bisschen höher vom Boden ab. Und wenn du denkst, nö, heute ist es ein bisschen wackeliger oder mir zu anstrengend, dann lass das Bein ruhig ein bisschen tiefer. Achte da auf deine eigene Grenze. Und vielleicht kann der Atem dir da wieder bei helfen, das herauszufinden, wo die Grenze ist. Und dann das Bein wieder abstellen und die Arme einmal sinken lassen. Vielleicht mal kurz ausschütteln. Und dann nochmal die Arme auf Schulterhöhe anheben, nach rechts und links außen. Das Gewicht aufs linke Bein verlagern und das rechte Bein abheben. Und vielleicht geht die Seite besser als die andere, vielleicht ist sie auch wackeliger. Das ist völlig normal. Die sind nicht immer gleich. Das Bein und die Arme sinken lassen. Und direkt die Hände in die Hüften stellen, sodass die Finger nach vorne schauen. Und mal nur den Kopf nach rechts in Richtung rechte Schulter drehen, ohne dass sich die Schultern oder die Hüfte mitbewegen, nur der Kopf. Guck, wie weit geht das? Wie weit kannst du gucken über die Schulter? Den Kopf wieder zur Mitte bringen und nach links. Und wieder zur Mitte kommen mit dem Kopf. Und beim nächsten Mal nach rechts drehen, den Kopf und die Schultern mitnehmen. Die Hüfte bleibt geradeaus ausgerichtet. Vielleicht kann der Blick jetzt noch weiter über die rechte Schulter gehen. Und vielleicht nicht. Wieder zur Mitte drehen und die Bewegung nach links machen. Kopf und Schultern drehen mit. Und zur Mitte. Und jetzt nach rechts drehen und dabei nicht nur Kopf und Schultern, sondern auch die Hüfte mitnehmen und vielleicht die Bewegung bis in die Fußgelenke durchgehen lassen und so die Wirbelsäule, soweit es geht, drehen. Vorsicht mit Rücken und Nacken, wenn da Schwierigkeiten sind. Und wieder zur Mitte drehen und die Bewegung nach links machen. Zur Mitte kommen und die Arme sinken lassen und nach vorne beugen. Der Kopf versinkt aufs Brustbein, die Die Schultern sinken nach vorne und so kannst du dich ganz langsam nach unten abrollen. Gucken, wie weit geht das mit den Händen? Die müssen den Boden gar nicht berühren. Ein bisschen aushängen, wenn du magst, da unten noch ein paar kleinere Bewegungen machen. Und dann ganz langsam wieder nach oben kommen, Wirbel für Wirbel. Die Schultern fallen von alleine an ihre Position, der Kopf richtet sich als letztes auf. Und noch einen kleinen Moment in dieser Haltung stehen bleiben und vielleicht diesen Bewegungen und den Übungen nachspüren und den Körper nach der Bewegung wahrnehmen.